नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि एकयानो अयं मग्गो ते Das Eingangszitat ist eigentlich nur ein Fragment von einem Satz, das hat Lumpu Jia immer verwendet oder sehr oft verwendet, um seine Dhamma-Vorträge einzuleiten. Das ist aus Satipatthana Sutta. Dies ist der direkte Weg. Und dann geht es weiter als Satanang Visuddhiya zur Läuterung der Wesen bis hin zu Nirvana. Aber wenn man das Wort Ekayano ganz wörtlich übersetzt, dann bedeutet es einfahrzeugig. Also dieser Pfad ist einfahrzeugig, ein Fahrzeug. Aber heute möchte ich ein bisschen über verschiedene buddhistische Traditionen sprechen. Und ihr wisst sicherlich alle, dass man davon spricht, dass es verschiedene Fahrzeuge im Buddhismus gibt. Und dieses Thema sind alle verschiedenen buddhistischen Richtungen, die es so gibt. Ist das alles eins oder sind es zwei oder sind es viele? Oder auch das Thema, ist überhaupt alles eins oder zwei oder viele? Das ist so ein bisschen der rote Faden heute in dem Vortrag. Und nachdem ich über andere Traditionen innerhalb des Buddhismus spreche und ich alleine bin, habe ich das Ganze dann den innerreligiösen Monolog genannt. Und zum Unterschied kennt sicherlich den interreligiösen Dialog. Will ich zwei Geschichtchen dazu erzählen, weil es auch eine ganz wichtige Sache. Früher sind ja die Religionen anders miteinander umgegangen. Da ist man zu den Heiden hingegangen mit einem Knüppel oder einem Schwert in der Hand und hat gesagt: Willst du nicht mein Glaubensbruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Und die Keulen sind halt im Lauf der Geschichte immer heftiger geworden mit immer mehr Nebenwirkungen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo die Keule dann vielleicht das Überleben der Menschheit langsam so ein bisschen in Frage stellt. Und da ist man dann zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen vielleicht besser friedlich miteinander umgehen, und nachdem die Religionen doch einen sehr großen Einfluss haben darauf, wie die Menschen sich verhalten, spielt also dieser interreligiöse Dialog im Rahmen der Friedensarbeit, Friedenssicherung eine sehr große Rolle. Ganz am Anfang, bei den ersten Schritten des interreligiösen Dialogs, ist man so vorgegangen, dass alle gesagt haben, naja, im Grunde wollen wir doch alle das Gleiche, im Grunde sind wir doch uns alle sehr ähnlich oder sind wir sogar gleich und so weiter. Aber hat halt schon ein bisschen den Nachteil, in Wirklichkeit gibt es ja verschiedene Religionen und verschiedene Arten von Menschen, dass wenn man dann feststellt, dass die anderen vielleicht doch was anders machen, obwohl man der Meinung war, dass wir doch alle gleich sind, dann kann es ja auch wieder zu Konflikt führen. Ne? So. Hast du jetzt den gesehen, der seine Mützen aufgehockt hat zum Gebet? Bei uns machen wir falls Mützen roto, wenn man vor sein Herrgott tritt. Sowas in der Art. Und deswegen ist die modernere Form des interreligiösen Dialogs doch eher, dass man ja auch sagt, wo die Unterschiede sind. Oder dass jede Religion sich zumindest so darstellt, wie sie ist. Weil das, man hasst nur das, wovor man sich fürchtet, und man fürchtet sich vor dem, was man nicht kennt. Also in dem Moment, wo die Leute darüber reden, was die Unterschiede sind, was die Besonderheiten in der jeweiligen Religion sind, lernt man sich ja auch kennen. Da muss man nicht irgendwie so über Unterschiede hinweg bügeln. Also meine erste Begegnung mit dem interreligiösen Dialog und war zugleich die erste Begegnung mit deutschen Buddhisten, als ich 1990 als frisch gebackener Buddhist aus Asien zurückkam. Da war im Heiliggeistspital in Nürnberg eine Veranstaltung, da hat ein evangelischer Theologe eine, einen buddhistischen Rinpoche mit seiner Gruppe eingeladen, dass man da miteinander auf dem Podium über die Religionen spricht. Und damals, das war eben noch die Anfangsphase, also der hat dann ein paar einleitende Worte gesagt, dann hat der Rinpoche was sagen können über Buddhismus. Und dann kam also wieder der Theologe auf die Bühne und hat dann gesagt, naja, die 10 Gebote und die 5 Silas, das ist im Prinzip das Gleiche. Und dann hatte der Rinpoche, also der hat dann sehr lange gesprochen und der Rinpoche hatte dann keine Gelegenheit mehr bekommen, nochmal was drauf zu sagen. Dafür war dann am Schluss so eine Diskussion, da konnte also jeder ans Podium vorgehen, ans Mikrofon und auch was dazu sagen. Und ich bin dann vorgestürmt, habe gesagt, und überhaupt, das stimmt gar nicht. Die ersten 4 Gebote, das sind über Gott, dass man denen also achten soll und keine anderen Götter und so weiter. Und das ist ja alles nur, um das System abzusichern, nämlich, dass man da bei den 10 Geboten einen Gehorsam gegenüber einem höheren Wesen hat, während bei den 5 Silas im Buddhismus, da hat man nur die Verantwortung gegenüber sich selber im das Kamma. Und außerdem finde ich das eine Unverschämtheit, dass der Gast hier jetzt nicht mehr die Gelegenheit bekommt, nochmal was zu sagen. Und die Leute aus dieser buddhistischen Gruppe haben sich gedacht, wer ist denn dieser eifrige junge Mann? Das war also mein erster Kontakt. Die haben dann natürlich mich gleich eingeladen, da in ihre Gruppe zu kommen. Und wir hatten dann auch später eine Theravada-Meditationsgruppe in deren Räumlichkeiten. Und ich war dann mal als Vertreter eingeladen zu einer Veranstaltung des interreligiösen Dialogs. Da waren dann also mehrere Gruppen da. Da gab es dann auch schon so eine Vereinigung oder so ein Verein. Und das war in einer Kirche. Und normalerweise hat diese tibetische Gruppe immer diesen Sektor abgedeckt, diesen Dialogpartner Buddhisten, die stellvertretenden Buddhisten. Und die mussten aber alle dringend zu einer tantrischen Einweihung zu ihrem Rinpoche und haben mich gefragt, sag mal, kannst du nicht mal da ausnahmsweise hingehen? Und habe ich auch gemacht. Und naja, das war immer noch so ein bisschen die Anfangsphase. Wir sind doch alle gleich und jeder hat da so Friede, Freude, Eierkuchen was erzählt. Und ich bin dann halt vorab meinen Beitrag schon nicht ganz mehr so eifrig wie beim ersten Mal, aber dann doch gesagt, naja, wie das kommt, dass wir nicht an Gott glauben und was über Tanha und Begehren erzählt und die anderen halt alle so ein bisschen so auf die ein bisschen langweilige Tour irgendwie. Also am besten fand ich noch die Hare Krishna, die haben dann da getrommelt und Hare Krishna Mantra rezitiert, aber das, was ich da abgeliefert habe, war klar der Thema Verfehlung, also das war nicht das, was die erwartet oder gewünscht hatten und hinterher im Foyer hat man sich dann noch so ein bisschen zusammengetan und mit mir wollte also keiner reden und ich bin auch nie mehr eingeladen worden, was mir eigentlich so jetzt nicht ganz unrecht war. Also so viel zum Dialog. Der Monolog, eine Geschichte, vor ein paar Jahren war ich mit Ajahn Chandako, ein amerikanischer Mönch, der in Neuseeland ein Kloster hat. Da sind wir mit dem Bus von seinem Kloster nach, also diese Maori-Namen, kann ich mir immer nicht merken, also da im Norden der Nordinsel war eine Stadt und er war eingeladen, bei einer Gruppe einen Vortrag zu geben und in der Stadt gab es auch ein tibetisches Zentrum mit einem Geshe, das ist so ein akademischer Grad, also ein ordensälterer tibetischer Mönch und 2 jüngere tibetische Mönche und da haben wir da einen Höflichkeitsbesuch gemacht, war auch ein ganz nettes Zentrum mit so einer kleinen Stupa, haben uns dann vor dem Geshe vor diesem Senior-Mönch verbeugt, so wie es sich gehört, weil wir natürlich hier Dialog und so weiter, kein Unterschied, andere Traditionen, gilt der gleiche Respekt, haben wir uns verbeugt, das war ganz überrascht, weil es also seine Mönche offensichtlich nicht machen, weil im tibetischen Orden, da zählt also diese Sternchen, so Verwirklichungssternchen zählen mehr als die Ordenszugehörigkeit. Also zum Beispiel dieser Rinpoche, den ich eingangs erwähnt habe, vor dem verbeugen sich sogar Mönche, obwohl er kein Mönch ist. Das gäbe es also bei uns jetzt nicht. Das ist schon mal ein Unterschied. Aber okay, wir haben uns also vor dem verbeugt und er war ganz überrascht und wollte wissen, wo wir denn herkommen. Und der Ajahn Chandako dann erklärt, ja, wir kommen von einer Theravada Monastery in den Bombay Hills. Und dann hat er sich sehr gefreut. Und vor Mitgefühl hat er dann es als seine Aufgabe angesehen, uns von unserer Unwissenheit zu erlösen. Und dann, you Hinayana Monk. Und dann hat er uns das alles erklärt, wie das so ist. Hinayana, low aspiration. Also aspiration ist das, was man sich so vorgenommen hat in seiner Praxis. Mahayana, middle aspiration. Vajrayana, high aspiration. Dann ging es wieder los. Hinayana, low capacity. Also was man so drauf hat. Mahayana, medium capacity. Vajrayana, high capacity. Und wir, ja, vielen Dank für die Belehrung. Also er hat uns dann auf wirklich sehr freundliche, nette Art gesagt, dass wir sozusagen so eine Praxis für Minderbemittelte ausüben. Also man hätte dieses, nachdem ich jetzt heute derjenige bin, der den Monolog führt, auch sagen können, das Imperium schlägt zurück oder die bunte Welt des Buddhismus oder irgendwas in der Art. Aber ich habe mir fest vorgenommen, bei dieser Darstellung fair vorzugehen. Da muss ich auch anschließend aus der Aufnahme nicht allzu viel rausschneiden und werde euch aber auch gleichzeitig versprechen, dass ich nicht objektiv vorgehen werde. Also ich werde es nicht mal versuchen. Warum? Weil Objektivität einmal gar nicht möglich ist. Selbst in der Wissenschaft, jeder Wissenschaftler hat seinen subjektiven Standpunkt, mit dem er die Dinge betrachtet, auch wenn er versucht, das so weit wie möglich rauszuhalten, beziehungsweise sich gar nicht bewusst ist, dass er einen subjektiven Standpunkt hat. Aber in der Praxis der Buddha-Lehre wäre es sogar äußerst schädlich, zu versuchen, einen objektiven Standpunkt einzunehmen. Denn das Problem, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja das Problem von Leiden, Dukkha, was wir überwinden wollen. Und das ist immer ein sehr subjektives Problem. Also einen Standpunkt da einnehmen, zu schauen, wie stehe ich zu meinem Erleben, wie mache ich mir meinen Platz in der Welt, das ist etwas sehr Subjektives. Und wenn ich mich mit anderen buddhistischen Richtungen auseinandersetze oder versuche, ja, herauszufinden, ist das jetzt alles eins oder ist es zwei oder ist es viele, muss ich auch versuchen, einen subjektiven Standpunkt einzunehmen. Ihr wisst vielleicht, dass ich an einer Lokomann-Biografie arbeite. Da mal eine kleine Kostprobe gleich zu Anfang. So nach Lumpur Mann hat auch jahrelang gesucht nach der richtigen Praxis und als er es dann endlich gefunden hat, wusste er, wo es hingeht, hat er also folgende inspirierte Äußerung von sich gegeben. Das also ist die richtige Sammlung. Denn der Geist sammelt sich nicht einfach nur in der Stille und weilt dann dort ganz unbeteiligt. Auf die Stille muss die Kontemplation am Arbeitsplatz des Geistes, Kamatana, folgen. Die Kontemplation der Essenz des Leidens. Dieser Körper hier ist nämlich die Essenz des Leidens. Und wenn man sich die Essenz des Leidens vor Augen führt, nennt man das den Geist auf dem Pfad marschieren lassen. Um wahres Wissen und wahre Schauung zu erlangen, müssen wir Körper und Geist untersuchen. Nichts anderes sonst. Das entspricht dann der richtigen Praxis nach dem edlen Pfad. So, dieses mit dem Standpunkt und subjektiv ist auch etwas, was wir im Auge behalten sollten während dieses Vortrags. Dieser Geshe hat es schon erwähnt, verschiedene Fahrzeuge, Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Und man kann das auch zusammenfassen, Vajrayana als Bestandteil von Mahayana. Und wir sagen natürlich nicht Hinayana, sondern wir sagen Theravada und die anderen. Die anderen ist dann das Mahayana, fassen die also zusammen. Und die Mahayana sagen, ja, wir Mahayana und die anderen Hinayana. Oder wenn sie ein bisschen moderner sind und politisch korrekt, sagen die auch schon inzwischen Theravada zu uns, zumindest im Westen. Können wir sagen, ja, ist das jetzt nur eine Sache historischer Entwicklung? Also die südlichen Länder Theravada und die nördlichen Länder ist der nördliche Buddhismus Mahayana. Oder haben die was gemeinsam? Denn Theravada, wenn wir uns anschauen, wie das in Thailand praktiziert wird, in Sri Lanka, das sieht ja sehr anders aus. Und trotzdem hat es was gemeinsam. Und im Mahayana ist es ja noch, das werdet ihr jetzt im Verlauf des Vortrags hören, noch viel bunter. Und trotzdem haben die was gemeinsam. Es sind zwei verschiedene Einstellungen. Nämlich die eine ist, wir versuchen so nah wie möglich am Original zu bleiben, so wie es der Buddha gelehrt hat, an der ursprünglichen Form der Buddha-Lehre. Oder die andere Einstellung sagt, die Welt entwickelt sich weiter, die Buddha-Lehre entwickelt sich auch weiter, wir müssen zeitgemäß sein, es sind gewisse Veränderungen, die wir nicht nur in Kauf nehmen, sondern die sogar notwendig sind. Also man könnte sagen, das eine ist der konservative Buddhismus und das andere ist der andere eben. Aber was ist denn dann der konservative Buddhismus? Natürlich der zur ursprünglichen Lehre geht, könnte man sagen, aber man kann es auch anders betrachten. Denn eine Einstellung, die sagt, ja, wir müssen uns weiterentwickeln, die Menschen entwickeln sich weiter, wir müssen unsere religiöse Praxis weiterentwickeln, die folgt natürlich einem Standard, der unter Umständen von unserer eigenen Verblendung, von unseren eigenen Kilesas, Herzenstrübungen beeinflusst ist. Und wenn ich diese alte Einstellung, ich selbst bin der Mittelpunkt meines Universums, ich habe immer recht, das, was ich denke, ist das Richtige, das ist ja die normale Einstellung, die hat ja auch jeder. Wenn ich die konserviere, dann ist das eigentlich die konservative Einstellung. Zu sagen, wir wissen es besser heute als der Buddha, das ist allerdings ein Standpunkt, den findet man, glaube ich, nur im Westen und wirklich nur bei den ultra-progressiven Buddhisten neuester Prägung. Denn selbst diejenigen, die damals die neuen Formen des Buddhismus entwickelt haben im Mahayana, die sind nicht so weit gegangen zu sagen, ich weiß es besser oder wir wissen es besser, als es der Buddha damals gesagt hat, sondern die haben ihre Autorität und ihre Legitimierung auf den Buddha zurückgeführt. Ich lese mal ganz kurz ein Zitat vor aus der angereihten Sammlung über die Gefahren für den Orden. Da heißt also, eine Gefahr ist, wenn die vom vollendeten, verkündeten Lehrtexte vorgetragen werden, die tiefsinnigen, überweltlichen, die von Leerheit handeln, werden die Mönche nicht den Wunsch haben, sie zu hören, das ist ein Verfall, sondern sie werden die von Dichtern verfassten Texte, poetische Werke mit schönen Worten, schönen Phrasen, die der Lehre fremd sind, verbreitet von den Anhängern jener Außenseiter, denen werden sie Gehör schenken, ihr Verständnis öffnen, es wohl für nötig halten, sie zu lernen und sich anzueignen. Also die später von Dichtern verfassten Texte als Ursache für den Verfall, da sagen die Mahayana-Leute natürlich, Moment, das betrifft uns gar nicht, weil in unseren Texten wird sehr viel von Leerheit gesprochen und das ist tatsächlich auch der Fall. In den Mahayana-Sutras wird mehr von Leerheit gesprochen als im Pali-Kanon. Und die sagen natürlich, ja, in Wirklichkeit stammen die natürlich vom Buddha. Die hat er bei der zweiten Drehung des Rades der Lehre am Geiersberg in Rajgir gegeben. Und dass die erst 200, 300, 400, 500 Jahre später wieder aufgetaucht sind, liegt daran, dass sie eben eine Zeit lang verborgen waren. Es gibt verschiedene Varianten, entweder in einem kleinen eingeweihten Kreis weitergegeben wurden oder bei irgendwelchen Devas aufbewahrt worden oder in der Erde vergraben oder bei den Nagas in den Naga-Bereichen aufbewahrt und dann der Menschheit wiedergegeben wurden, als die Menschheit dann soweit war, ebenso fortgeschrittene Lehren zu praktizieren. Diejenigen, die auf der Pilgerreise waren, haben von Ajahn Chattimalo Chakravarti Sihanada Sutta vorgelesen bekommen und da kommt, das ist jetzt sozusagen die Gegenposition von mir jetzt wieder heraus, dass die Buddhas immer dann in die Welt kommen, wenn die Menschheit eigentlich auf einem spirituellen Höhepunkt ist, wenn die Ethik sehr weit entwickelt ist, sehr hoch entwickelt ist, und in anderen Zeiten eben nicht. Das heißt, also von dem Standpunkt betrachtet, kann es gar nicht sein, dass 500 Jahre nach dem Parinibbana die Menschen weiter sind und dann bessere, höhere Lehren verstehen können und empfangen und verwirklichen können. Also die Position, die es, sagen wir mal, einem demütigen Menschen verbietet, zu sagen, ich weiß es besser als der Buddha, die kommt sehr schön in ein paar Suttas-Zitaten zum Ausdruck. Ehrwürdiger Herr, unsere Lehren sind im Erhabenen verwurzelt, vom Erhabenen geführt, beruhen auf dem Erhabenen. Es wäre gut, wenn der Erhabene die Bedeutung dieser Worte erläutern würde. Wenn die Bhikkhus dies vom Erhabenen gehört haben, werden sie es sich merken. Das ist also eine sehr demütige Haltung. Eine andere ist noch ein bisschen heftiger. Für einen vertrauensvollen Schüler, der darauf bedacht ist, die Lehre des Lehrers auszuloten, ist es angemessen, dass er sich so benimmt. Der Erhabene ist der Lehrer, ich bin ein Schüler. Der Erhabene weiß, ich weiß nicht. Für einen vertrauensvollen Schüler, der darauf bedacht ist, die Lehre des Lehrers auszuloten, ist die Lehre des Lehrers, also der Lehrer ist der Buddha, nahrhaft und erfrischend. Für einen vertrauensvollen Schüler, der darauf bedacht ist, die Lehre des Lehrers auszuloten, ist es angemessen, dass er sich so benimmt. Von mir aus soll nur meine Haut, meine Sehnen und Knochen übrig bleiben und das Fleisch und Blut in meinem Körper austrocknen. Aber meine Energie soll nicht nachlassen, solange ich das nicht erreicht habe, was mit Energie und Beharrlichkeit erlangt werden kann. Die Taktik, spätere Texte auf den Buddha zurückzuführen und dann sagen, naja, die waren mal eine Zeit lang verschwunden, ist allerdings nicht etwas, was es nur im Mahayana gibt, also im Theravada mit dem Abhidhamma Pitaka, der dritte Teil des Pali-Kanons, der ja nun auch Jahrhunderte nach dem Buddha entstanden ist, haben sie auch gesagt, naja, das hat er in Wirklichkeit irgendwo im Tavatimsa-Himmel gepredigt und dann später ist das dann wieder auf die Erde zu den Menschen zurückgekommen. Die Mahayana Sutras sind auch vom Stil her oder von der Aufmachung ist ein bisschen so designt, als ob es eben Lehrreden direkt vom Buddha sind. Also gehen los mit so habe ich gehört und der Buddha weilte da und da. Aber sie sind von der gesamten Aufmachung wesentlich grandioser. Also da kann man wieder dieses, was der Buddha über die Werke von Poeten angeführt hat, sich in Erinnerung rufen. Also die sind schon wesentlich ausgeschmückter. Da sind also dann tausende von Devas und Bodhisattvas und so weiter da, die dann dem Buddha zugehört haben. Und sie sind wesentlich umfangreicher. Also eine Sutra im Mahayana, das ist eine ganze Textsammlung, die eine bestimmte Richtung innerhalb des Mahayana sozusagen verankert. Also jede von diesen Richtungen hat eine Sutra, wo die praktisch, das ist ihr Grundlagentext, aber das sind eben längere Texte als das, was wir hier nennen, selbst länger als die längere Lehrreden in der längeren Sammlung. Eine ganz bekannte von diesen Mahayana Sutras ist Lotus Sutra. Und da kommt ja schon die Grundprinzipien des Mahayanas sehr zum Vorschein. Da gibt es die berühmte Parabel vom brennenden Haus. Geht so, dass also ein Haus, Kinder spielen in einem Haus und das Haus steht in Flammen. Und der Vater steht vor dem Haus und will die Kinder, dass die das brennende Haus verlassen. Und er ruft, Kinder, Kinder, kommt schnell raus, das Haus steht in Flammen. Aber die sind so mit ihrem Spiel beschäftigt und haben auch gar keine rechte Vorstellung, was es überhaupt bedeutet, wenn ein Haus in Flammen steht. Sie kommen einfach nicht. Und da sagt der Vater, Kinder, Kinder, kommt schnell raus, ich habe Spielsachen für euch. Ganz viele Spielsachen, 3 Matchbox-Autos. Und dann kommen die Kinder aus dem Haus gerannt und wollen die Spielsachen haben. Und es stellt sich raus, er hat gar keine Spielsachen. Er hat allerdings 3 Matchbox-Autos, aber von den 3 kriegen die Kinder auch nur 1. Und das ist also eine Parabel. Der Vater ist natürlich der Buddha, das brennende Haus ist Samsara, die konditionierte Welt des Leidens. Die Kinder, das sind wir. Und die 3 Matchbox-Autos, das sind die 3 Fahrzeuge. Und das Fahrzeug, was sie kriegen, ist natürlich das große Fahrzeug Mahayana. Was sind die anderen 2 Fahrzeuge nach der Mahayana-Sicht? Also im Theravada haben wir diese Einteilung nicht. Das erste Fahrzeug ist das Fahrzeug der Schüler. Das sind diejenigen, die dann, während die Lehre in der Welt verfügbar ist, Arahants werden wollen. Das zweite Fahrzeug ist das vom Pachika-Buddha. Haben wir heute gechantet bei dem Widmung der Verdienste. Der Pachika-Buddha Nato ist unser Schutz. Das sind diejenigen, die Erwachen erlangen in einer Zeit, wo die Lehre nicht mehr verfügbar ist, die also wesentlich höhere Fähigkeiten, Paramis, spirituelle Fähigkeiten brauchen, um die Lehre für sich zu entdecken, zu verwirklichen. Aber sie haben nicht die Fähigkeit, das der Welt wieder zurückzugeben. Das sind die sogenannten einzelerwachten Pachyekabuddhas. Und ein Sammasambuddha zu werden, jemand, der die Lehre aus sich heraus ohne Lehrer, ohne Vorbild verwirklicht, aber die Möglichkeit hat, andere zu lehren, das Dhamma der Welt zurückzugeben, das ist natürlich das Höchste und Schwierigste. In der Lehrrede Lotus Sutra wird dann die Frage gestellt, hat denn der Buddha gelogen, als er gesagt hat, hier, ich habe Spielsachen für euch? Und dann sagen die, nein, er hat nicht gelogen, aus zwei Gründen. Einmal, es sind Upayas, es sind geschickte Mittel, die er angewendet hat, um die Kinder zu retten. Könnte man sagen, naja, aber er hat da trotzdem gelogen. Aber dann sagen die, naja, von den drei Fahrzeugen, drei hat er ihnen versprochen, eins hat er ihnen gegeben, die ersten zwei sind nur zur Vorbereitung. Und dann drittens, es gibt unterschiedliche Arten von Wirklichkeit. Es gibt konventionelle oder relative Wirklichkeit und es gibt die absolute Ultimate Reality, die letztendliche Wirklichkeit. Und also von daher kann man eben Dinge sagen, die in der konventionellen Wirklichkeit nicht stimmen, aber die dann absolut gesehen korrekt sind. Diese zwei Wirklichkeiten ist etwas, was wir in den Pali-Sutras auch nicht finden. Wir finden es in den letzten Werken des Pali-Kanon, die also auch viel später hinzugefügt wurden, wird also von der Paramatta-Satcha, von der absoluten Wirklichkeit auch gesprochen, aber es ist eben ein späteres Konzept. Als ich damals angefangen habe, mich für Buddhismus zu interessieren oder mich als Buddhist betrachtet habe, war ich ein Fan von Ajahn Buddhadasa, aber selbst damals hat mir eins seiner Bücher so ein bisschen Bauchweh bereitet, das heißt Zwei Arten der Sprache, wo er sagt, man kann eben, es gibt diese zwei Wirklichkeiten und von daher auch zwei Arten, die Wahrheit zu sagen oder die Unwahrheit zu sagen. So, ich habe schon gesagt, Bodhisattvas, das sind die da immer bei den Mahayana Sutras in großen Scharen auftreten. Ein Bodhisattva ist jemand, der sich vorgenommen hat, Erwachen zu erlangen. Und nachdem die ersten zwei Fahrzeuge nicht zählen, also im Grunde sind wir alle Bodhisattvas, selbst wenn wir ein Arahant werden wollen, sind wir auch ein Bodhisattva. Aber die sind nicht damit gemeint, sondern das sind Bodhisattvas gemeint, die Buddhas werden wollen, die sich vorgenommen haben, ein Buddha zu werden. Man kann sagen, also das ist so die Einstellung im Theravada, naja, klar gibt es Bodhisattvas, irgendeiner muss ja den Job machen, der nächste Buddha zu sein oder der übernächste. Und nachdem die Paramis sehr hoch entwickelt sein werden müssen, dauert die Praxis sehr lange. Das heißt, es sind bestimmt einige inzwischen unterwegs in Richtung Buddhaschaft. Die Kriterien sind nach Theravada-Verständnis etwas höher angelegt. Also um ein gültiger Bodhisattva zu sein, also jemand, der tatsächlich dann in Richtung Buddhaschaft unterwegs ist, muss man a. seinen Entschluss fassen in Gegenwart eines Buddha auf Erden sozusagen. Und die spirituelle Höhe muss bereits so sein, dass man eigentlich ein Arahant werden könnte in dem Leben. Aber man sagt dann, nein, ich mach weiter, ich will ein Buddha werden. Und ja, nachdem da alle 10 Paramis perfekt entwickelt sein müssen, um ein Buddha zu werden, und das sehr lange Zeit dauert, muss ich mir die überweltliche Verwirklichung sozusagen verkneifen. Das heißt, ich muss die Weisheit noch ein bisschen auf Sparflamme köcheln lassen. Das ist jetzt unsere Theravada-Sicht. Weil nämlich in dem Moment, wo ich an Strom eingetreten bin, habe ich noch 7 Leben maximal vor mir und dann ist vorbei. Dann bin ich entweder ein Arahant oder ein Pachyekabuddha oder, naja gut, ich kann auch unter Umständen noch ein Buddha werden. Da gibt es auch Leute, die diese Meinung vertreten. Aber im Allgemeinen sagt man, diese Weisheit zur überweltlichen Weisheit vervollkommnen, das ist sozusagen der letzte Schritt zur Buddhaschaft. Da waren die Leute ganz begeistert von diesem Bodhisattva-Ideal. Das ging es dann im Überschwang dann so weit, dass sie gesagt haben, naja, dann will ich gar kein Buddha werden, bevor nicht alle anderen Buddha geworden sind. Aber die etwas Vernünftigeren sagen, nee, ich versuche schon so schnell wie möglich ein Buddha zu werden. Also nicht der Letzte macht das Licht aus, sondern ich versuche so schnell wie möglich ein Buddha zu werden, um allen Wesen zu helfen. In den Suttas, in den Pali-Kanon-Suttas ist immer die Rede von als ich noch ein unerwachter oder lediglich ein unerwachter Bodhisattva war. Also die Einschränkung, dass jemand, der noch kein Buddha ist, aber ein Bodhisattva, dass der eben ja noch unerwacht ist, dass der das Überweltliche noch nicht gesehen hat, haben die im Mahayana eine andere Vorstellung. Die haben dann verschiedene Level, 10 verschiedene Level, und ich glaube, die letzten 2 oder so sind höher schon als ein Arahant und in Sachen Weisheit sehr schön und gut. Nur problematisch wird es in dem Moment, wo die dann sagen, ein Arahant hat noch Kilesas, der ist noch nicht fertig mit der Praxis, weil in dem Moment ja, ist das echt falsche Ansicht, die da mit reinspielt. Und diese Ansicht, dass ein Arahant mit der Praxis noch nicht fertig ist, und wir haben also in jeder der Sammlungen zig Suttas, wo eben drin vorkommt, dass ein Arahant fertig ist mit der Praxis, darüber hinaus gibt es nichts mehr, es ist getan, was getan werden musste. Das Gegenteil zu behaupten, ist einmal original falsche Ansicht, und zweitens kann das ja zu einer ziemlich herabblickenden Einstellung gegenüber Arahants führen. Wesen, die ihr Inneres total geläutert haben, zu verunglimpfen und zu verleumden sozusagen, ist mit Sicherheit schlechtes Karma. Nachdem das in Tibet geradezu die Staatsreligion ist oder die offizielle Ansicht, dass es eben so ist, und gerade die besonders laut damit immer hinaus posaunen, haben wir gedacht, als der Dalai Lama das einmal gesagt haben, dass das tibetische Volk so leiden muss, dass das eben karmische Ursachen hat, vielleicht ist das der Grund, wer weiß. Aber das ist natürlich eine Spekulation von mir. Die Beschreibung des Zustands des Arahants, die wir im tibetischen Buddhismus finden, die erinnert mich immer so ein bisschen an die Beschreibung der formlosen Vertiefungen. Also irgendwie so ein langes Verweilen, wo nichts passiert, und dann kommt aber irgendwann ein Buddha und tippt dem auf die Schulter und sagt, so, jetzt aber weiter und Mahayana praktizieren. Nachdem wir Ajahn Jeff jetzt ein paar Mal dran hatten, der bezeichnet das, was die in Tibet praktizieren, als die tibetische Religion. Der sagt schon gar nicht mehr Buddhismus, weil also da sind wirklich einige sehr wichtige Grundprinzipien dessen, was wir für Buddhismus halten, eindeutig verletzt worden. Dass Leute inspiriert sind, Buddha werden zu wollen, das ist natürlich nicht auf Mahayana beschränkt. Das gibt es im Theravada auch. Und selbst Lumpu Man hat an einem bestimmten Punkt in seiner Praxis gemerkt, dass er irgendwie nicht recht weiterkommt. Also sein Geist war so klar, so gesammelt, und er hat schon Einsichten gehabt und alles Mögliche, aber er hat gemerkt, er bleibt irgendwie in seiner Praxis stecken. Und da lese ich jetzt euch nochmal ein Zitat vor. Trotz all dieser Helligkeit des Geistes wurde er wohl dennoch die ganze Zeit davon geblendet. Also kontemplierte er, um die Wahrheit in seinem Geist herauszufinden. Woran lag es, dass Besorgnis in ihm aufstieg, dass er sich in diesem Augenblick von vorn bis hinten Sorgen machen musste? Er hatte doch bereits überaus starke Ergriffenheit erlangt, die gar nicht mehr zu steigern war. Aber als sich Feinheit und Subtilität des Geistes manifestierte, vereint mit jener inneren Helligkeit, da stieg ihm eine Wahrheit auf, von der er vorher nichts gewusst hatte. Und zwar sein Wunsch, das vollkommene Erwachen eines Buddha zu erlangen. Also hielt er weiter Rückschau, um sich zu erinnern. Wie lange schon habe ich diesen Wunsch? Nun, erst seit diesem Buddha-Zeitalter, also noch gar nicht sehr lange. Nachdem Lungpu verschiedene Dinge erwogen hatte, empfand er Beklommenheit angesichts der Tatsache, dass er bereits in zahllosen Existenzen als Hund geboren worden war und noch unglaublich lange weiter in Tod und Geburt kreisen müsste, um Paramis aufzubauen, also um ein Buddha zu werden. Daher beschloss er, sein Streben nach Buddhaschaft einzustellen. Er fasste den Entschluss, das Dhamma im jetzigen Leben zu verwirklichen. Und dann hat es auch nicht mehr so lange gedauert, bis er Dhamma gesehen hat und ein Anagami erstmal geworden ist. Wo kommt dieses Bodhisattva-Ideal her? Die Mahayana-Leute sagen natürlich, klar, hat der Buddha gelehrt in den Mahayana-Sutras. Wenn wir es jetzt mal von aus unserer Sicht betrachten, also zu einer Zeit, wo es langsam schwieriger wird, wo die Arahants weniger werden, wo die Praxis langsam schwieriger wird, dann kommt so die Erkenntnis hoch, ich habe es irgendwie nicht drauf, ein Arahant zu werden. Aber irgendwie möchte man ja doch was werden, dann wird man halt ein Bodhisattva, obwohl nach unserer Vorstellung, wenn die Paramis noch nicht weit genug entwickelt sind, kann ich mir das gar nicht vornehmen. Also ich kann es mir vornehmen, aber dass das eben über Äonen, über unendlich lange oder schier unendlich lange Zeit weiterträgt, dieser Vorsatz, dazu ist eine gewisse Höhe notwendig. Abgesehen davon, wenn ich sage, ich bin jemand, der im Hause lebt, ich habe Familie und so weiter, ich kann nicht so praktizieren, dass ich in diesem Leben ein Arahant werde, besteht auch gar kein Grund, deprimiert zu sein. Denn der Buddha hat ja nicht nur für Leute gelehrt, die also kurz davor sind, Arahants zu werden. Er hat ein Training, ein Stufentraining gelehrt, wo jeder da einsetzen kann, wo er ist. Ja, und dann machen wir halt einfach. Diese Verunglimpfung von Arahants, diese Abwertung auch der monastischen Form, findet einen sehr extremen Ausdruck in einer Lehre, die heißt Vimalakirti Sutra. Das war also ein Laie, ein Trinker, ein Spieler, ein Frauenheld, aber der natürlich an all diesen Dingen keine Anhaftung hatte. Also so wird er geschildert. Und der hat dann auch den ehrwürdigen Sariputra herausgefordert und so ein bisschen also in dieser Lehrrede so als Deppen dastehen lassen. Und naja, wenn ich also so ein spiritueller Superheld werden kann, ohne meine ganzen Laster aufgeben zu müssen, dann ist das natürlich schon attraktiv für sehr viele Menschen. Also wirklich ein sehr großes Fahrzeug. Ja, die Vorstellung, dass eben unendlich viele oder ganz, ganz viele Menschen auf diesem oder Wesen auf diesem Bodhisattva-Pfad unterwegs sind und einige schon sehr hohe Stufen erreicht haben, führte dann zur Vorstellung, dass es so eine Art himmlische Bodhisattvas gibt, die in irgendwelchen Deva-Bereichen sind oder Bodhisattva-Bereichen oder was weiß ich und die man anrufen kann. Also jetzt nicht mit dem Telefon, sondern eben ja, mit einem Hilferuf, indem man zum Beispiel ein Mantra aufsagt. Da gibt es der bekannteste, ist wohl der Bodhisattva Avalokiteshvara, der Mitgefühl sehr hoch verwirklicht hat, wird oft dargestellt mit 1000 Armen, die also allen Wesen Hilfe gewähren sollen. Und sein Mantra ist Om Mani Padme Hum. Das bekannteste Mantra, was also ganz Tibet ist, voll mit Steinen, wo Om Mani Padme Hum drauf gemeißelt ist und Gebetsmühlen, wo das drauf geprägt ist und innen in Schriftrollen drin ist. Es gibt den Bodhisattva Manjushri, der hat ein Schwert in der Hand, ein Buch in der anderen. Der ist der Manjushri, der Bodhisattva der Weisheit, auch der Patron der Gelehrten. Es gibt weibliche Bodhisattvas wie die Taras oder die Kuan Yin im chinesischen Mahayana, die man anrufen kann, wenn man Kinder haben will, die Kuan Yin. Dann gibt es den Bodhisattva Maitreya. Da überschneidet sich es jetzt mit dem Theravada, weil den haben wir auch, der heißt bei uns Maitreya. Das ist nämlich der Nächste, der im Tusita weilt. Und vielleicht kennt ihr im chinesischen Buddhismus diesen dicken, lachenden Buddha, der aber gar kein Buddha ist, sondern also im Mahayana wurde der als Manifestation von Maitreya erklärt. Also gibt es verschiedene Erklärungen, was das nur für einer ist, taoistischer Glücksgott oder was weiß ich. Aber im Buddhismus wurde er also zu einer Manifestation von Maitreya. Und dann gibt es einen Bodhisattva namens Samantabhadra. Und da kommt ein neuer Aspekt mit rein. Da ist also ein Schüler von ihm, hat den Körper dieses Bodhisattva beobachtet, betrachtet, hat festgestellt, dass jede seiner Poren ein Buddhafeld ist und in jedem dieser Buddha-Felder unendliche Anzahl von Buddhas und jeder davon wieder in jeder Pore ein Buddha-Feld. Also diese Idee vom Universum in einem Sandkorn oder Indras Netz. Auch in der westlichen Philosophie gibt es diese Monadenlehre. In manchen Aspekten der Monadenlehre kommt es auch vor, dass also in den kleinsten Teilchen bereits das Ganze enthalten ist. Es gibt neben den himmlischen Bodhisattvas auch himmlische Buddhas. Und hier haben wir jetzt schon diese Verschiebung von dem historischen Buddha, der also tatsächlich gelebt hat, der tatsächlich bestimmte Lehrreden gehalten hat, zu diesen idealisierten Buddhas, die typisiert Ur-Buddhas, Meditations-Buddhas oder sonst wie genannt werden, Medizin-Buddhas. Der bekannteste von denen Amitabha, der Buddha des Lichts, der also, bevor er ein Buddha wurde, gelobt hat, wenn ich mal Buddha bin, dann schaffe ich ein reines Land und jeder, der dann so Hingabe zu mir entwickelt, den ziehe ich dann da rein und in diesem reinen Land geht es einem gut und da kann man dann für die Erleuchtung praktizieren. Erinnert uns natürlich ein bisschen an die reinen Bereiche des Nichtwiederkehrers, so von der Beschreibung her, ne? Relativ leidfrei und optimale Bedingungen für die Praxis zur Arahantschaft. Aber wie man da hinkommt, das ist natürlich der Unterschied. Also Nichtwiederkehrer werden beziehungsweise sich mit Amitabha in Verbindung setzen, diese beiden Möglichkeiten. Wir haben hier auch eine andere Verschiebung, nämlich die Gewichtung von dem Innen, was ich anfangs vorgelesen habe, Lumpu Man, seine Praxis, den eigenen Körper, den eigenen Geist kontemplieren, die Essenz des Leidens in sich selber finden, hin zu einer Erklärung des Außen, die von der Psyche zur Weltsicht. Ich kann jetzt hier mal verweisen auf die Vorträge, die es von uns schon gibt auf MP3. Wir haben 3 Vorträge bereits über Leerheit gehabt. Leerheit ist immer Leerheit von etwas. Leerheit bezieht sich letztendlich auf die Leerheit von einem Selbst. Das ist so die Theravada-Sicht zum Thema Leerheit. Im Mahayana wurde es immer wichtiger, die Leerheit der Welt, der 10.000 Dinge um uns herum zu erklären. Es ist nicht ganz verkehrt, dass die Überlegung zu sagen, wenn ich an der Welt anhafte, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Anhaftung, das ist die Ursache von Leiden, zu überwinden. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, dass es bei den Asketen zur Zeit des Buddha und heute noch die Vorstellung gibt, wenn ich das Objekt meiner Anhaftung mir entziehe, dann ist das Problem gelöst. Das sind die Nacktasketen. Wenn es nicht wäre, dann wäre es nicht mein, dann hätte ich kein Problem damit. Die Strategie, die hinter diesem Philosophie der Leerheit der äußeren Welt steht, ist, wenn die äußere Welt unattraktiv ist, uninteressant ist, dann lässt meine Anhaftung daran nach. Also Anicca, Dukkha, Anatta, die 3 Daseinsmerkmale, das ist so das Anfängerzeugs von den Hinayanis und das Richtige, das ist zu sehen, dass alle Dinge leer sind von Eigenexistenz. Und das führt dann auch zu diesen 2 konventionellen Wahrheiten, nämlich die Konvention sagt, die relative Wahrheit sagt, die Dinge gibt's. Ja, wenn ich also euch hier so sehe, dann schaut ihr für mich relativ real aus, euch gibt's. Und die absolute Wahrheit sagt, naja, eigentlich gibt's euch nicht, weil ihr seid alle leer von eigener Existenz. Ich habe schon gesagt, dieses Konzept gibt es auch im Theravada Abhidhamma, das ist später gekommen und wird da beschrieben, also diese Leerheit, diese nicht wirkliche Existenz ist ein Flux von kleinsten Elementarteilchen, sowohl materieller Art als auch geistiger Art. Das Materielle, das sind diese Elementteilchen, die Kalapas, und die geistigen kleinsten Atome sind die Geistmomente. Da lachen natürlich die Mahayana-Philosophen drüber. Und zu Recht auch, denn dieses Konzept von jedes atomistische Konzept ist irgendwann führt zu einem Widerspruch. Aber da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Im Mahayana sagen sie, Leerheit gilt für alles. Da gibt es keine kleinsten Teilchen, die davon ausgenommen sind. Und wenn ich sage, Leerheit gilt für alles, dann ist natürlich alles im Sinne der Leerheit auch gleich. Dann ist alles im Sinne der Leerheit eins. Dann ist alles, bedeutet auch, dass Samsara und Nirvana dasselbe ist. Dass ich und ein Buddha dasselbe ist. Und das sagen die ja auch. Für den Bodhisattva, der nun nicht ins Nirvana will, weil er will ja erst noch alle retten, stellt sich jetzt ein Problem. Denn wenn Samsara und Nirvana dasselbe ist, dann ist der Wunsch, nicht ins Nirvana einzugehen, ja auch irgendwie gegenstandslos. Aber die, wenn alles dasselbe ist, dann auch, das, auch die Position, nicht ins Nirvana zu wollen oder dass Samsara und Nirvana dasselbe ist, ist auch dasselbe. Also damit ist das Problem gelöst. Leerheit macht es möglich. Es ist ein unendliches Potenzial, es ist eine unendliche Fülle. Einer der Gründer der philosophischen Schulen, ein gewisser Nagarjuna, der den mittleren Weg, Madhyamaka, begründet hat, der hat gesagt, alles ist möglich für jemanden, für den Leerheit möglich ist. In der Meditationspraxis wurden dann eben Formen entwickelt, Sadhanas, wo man anfängt, sich was zu visualisieren. Den Bodhisattvas und den Buddhas, was weiß ich, ganze Wagenladungen von Blumen darbringt und Juwelen und so weiter, weil es ist ja alles möglich. In der Leerheit ist unbegrenzte Potenzial. Also wenn jemand Schulden hat, dann kann er in der Leerheit einfach sich ein Bündel Banknoten vorstellen und das Problem ist gelöst. Aber eben nur in der Leerheit. In der relativen, konventionellen Realität muss er nach wie vor gucken, dass er irgendwie seine Piepen zusammenkriegt. Eine Lehrrede, die ich früher, als ich auch noch nicht ganz für mich entschieden hatte, ob es besser ist, Originalbuddhismus oder einen weiterentwickelten Buddhismus zu praktizieren, mal öfter Herr Sutra rezitiert, was eigentlich nur eine Zusammenfassung ist von dem Prajnaparamita-Texten, also auch wieder ein dickes Buch. Der edle Avalokiteshvara, ein Bodhisattva, belehrt den ehrwürdigen Sariputra, den Weisesten nach unserer Vorstellung nach dem Buddha. Form ist Lehre, Lehre ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Lehre. In der Tat, Lehre ist Form. In der Lehre gibt es keine Form. Da gibt es keine vier edlen Wahrheiten, kein Leiden, keine Ursache des Leidens, kein Aufhören des Leidens, keinen zum Ende des Leidens führenden Pfad, keinen Zerfall und keinen Tod. Da gibt es kein Erreichen von Nirvana und kein Nicht-Erreichen von Nirvana. Ich habe eingangs gesagt, dass ein Standpunkt zu haben wichtig ist für die eigene Praxis. Von daher bitte ich um Verständnis, wenn ich euch jetzt verschiedene philosophische Standpunkte präsentiere und gleichzeitig sage, dass die im Mahayana diese Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Standpunkten, die Debatte, die Diskussion, die Philosophie als Bestandteil der Praxis betrachten. Die Methode der dialektischen Zerstörung von konventionellen Konzepten soll zum Absoluten führen. Also alles, was ich mir so denke über die Welt, durch Methoden der Philosophie ad absurdum zu führen, soll dazu führen, dass eben nur das Absolute dann übrig bleibt. Das ist nicht nur etwas, was es im Mahayana gibt. Ich war mal mit einem amerikanischen Mönch in der Wildnis und der hatte Philosophie studiert und hat beim Nachmittagstee mich immer wieder herausgefordert, aufs Glatteis geführt. Also der hat eben diese dialektischen Methoden gelernt und er hat immer mich dazu gebracht, dass ich irgendeine philosophische Äußerung gesagt habe über Heidegger oder über Buddha-Lehre oder über Sartre oder irgendwas. Und er hat mich jedes Mal total zerlegt. Ne? Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Jedes Mal gehe ich da als Verlierer aus dem Ring, bis ich es kapiert habe, dass egal was ich sage, diese Methode des dialektischen Zerstören von Konzepten kannst du auf alles anwenden. Und als ich das verstanden habe, habe ich dann den Spieß umgedreht. Da wollte er mich wieder mal aufs Glatteis führen, dann habe ich ihm eine Gegenfrage gestellt und er hat dann eine Position eingenommen, dann habe ich ihn zerlegt. Und am Schluss hat er gesagt, ach, die Wahrheit ist jenseits von Worten. Also der Nagarjuna hat im 2., 3. Jahrhundert diese Madhyamaka-Schule entwickelt, die dann 1000 Jahre später nach Tibet gegangen ist. Da sagen die, es ist wichtig, den Unterschied zu kennen zwischen absoluter und relativer Realität. Aber die relative Realität ist notwendig, um die absolute Realität überhaupt ausdrücken zu können. Aber was bedeutet notwendig? Und dann haben die sich aufgespalten. Die eine Schule hat gesagt, naja, man muss erstmal die relative Realität irgendwie etablieren. Man muss erstmal was Vernünftiges sagen, um dann überhaupt ja, was sagen zu können über die absolute Realität. Und die anderen haben gesagt, nein, die relative Realität ist so relativ, man kann überhaupt nichts Vernünftiges sagen. Das sind die beiden, die Svatantrika und die Prasangika Madhyamaka. Die letzteren sind also die, die in Tibet vorherrschend sind. Und eine, man könnte sie so zusammenfassen, die sagen, die Dinge in der Leerheit existieren die nicht. Aber ich kann auch nicht sagen, sie existieren. Also ich kann nicht sagen, dass sie existieren. Aber ich kann auch nicht sagen, dass sie nicht existieren. Warum? Weil in dem Moment, wo ich was verneine, ist es schon wieder eine Bejahung. Um euch ein Beispiel zu geben, wenn ich sage, ich bin Atheist, bestätige ich automatisch, dass es Leute gibt, die an Gott glauben. Damit bestätige ich, dass es sowas gibt wie einen Glauben an Gott. Denn wenn niemand an Gott glauben würde, wäre das Wort Atheist völlig sinnlos. Also die Verneinung ist in Wirklichkeit auch eine Bejahung. Dann sagen die aber, also wenn ich sage, es existiert, ist falsch. Es existiert nicht, ist auch falsch. Wenn ich sage, es existiert und existiert nicht, gleichzeitig, ist auch falsch. Wenn ich sage, es existiert nicht und es existiert nicht nicht, ist auch falsch. Also die vierfache Verneinung der indischen Logik. Also das gilt als die Krönung der Philosophie im Buddhismus. Diese Form der Praxis, der Debatte, vielleicht habt ihr das mal irgendwo im Fernsehen gesehen, da stehen also der eine Mönch sitzt und der andere steht vor ihm und macht dann, wie machen sie das, so, zack, und der andere muss dann was drauf sagen. Also die so Frage und Antwort. Diese Form der Praxis führt natürlich auch zu der Lebensform. Große Klosteruniversitäten, tausende von Mönchen hocken da aufeinander. Jetzt wollte ich euch mal fragen, wie geht's euch damit? Wenn ihr sowas hört, also Versuch zur absoluten Wirklichkeit vorzudringen, indem ich sage, die Dinge existieren nicht und sie existieren nicht nicht und auch nicht und nicht nicht und weder nicht noch nicht nicht. Gibt es da irgendwelche Einwände? Kann man schlecht was dazu sagen, oder? Kann man schlecht widerlegen? Michael, irgendwie? Man kann ja schlecht was wieder anfangen. Danke. Also ich hatte mal einen Geshe, einen tibetischen Geshe bei mir zu Hause zu besuchen. Den habe ich auch gefragt, sag mal, bringt dir das was? Hat er offen zugegeben, nee, bringt mir nichts, aber irgendwann, wenn meine Paramis so hoch sind in ein paar Äonen, dann werde ich das verstehen und dann wird mich das also erleuchten sozusagen. Das ist natürlich schon ein ziemlicher Vertrauensvorschuss. Weil die sagen ja immer, sie sind das schnellste Fahrzeug, deswegen habe ich mich auch längere Zeit damit beschäftigt, weil als Westler oder überhaupt, man will ja immer das Beste haben, ne? Beste und das Schnellste. Aber wenn ich sage, naja, in ein paar Äonen wird es dann Frucht tragen, das ist vielleicht auch nicht ganz so schnell für jeden. Also da ist mir lieber, ich setze mich hier hin, beobachte meinen Atem und fühle mich anschließend frisch. Da habe ich ja wenigstens schon mal was. Ne? Meine Frage wäre so ein bisschen, wozu das führt. Also ich kann mir vorstellen, dass es einfach zu einem gewissen Steckenbleiben führt. Gerade zum Beispiel also in der Praxis, in der Meditationspraxis zum Beispiel, nicht so sehr auf diese Lehre versteifen, denke ich mal. Also das ist eben den Aspekt der, der Kontemplation, dass das ziemlich beiseite lässt und vielleicht ein, ja, stecken bleiben. Ja. Ja, also du hast da auch vollkommen recht, weil die sagen zwar, dass sie jeden Standpunkt ablehnen. Man kann nichts sagen, man kann die relative Realität nicht etablieren, widerspruchsfrei. Aber letztendlich ist es auch wieder ein Standpunkt, der alles zu verneinen. Vor allem, ja, wie der Michael sagte, man kann recht wenig damit anfangen. Denn in dem Moment, wo ich die Dialektik vergisst sich selbst, in dem Moment, wo ich mir einen Kopf mache, ob diese Säule da nun existiert oder ob sie nicht existiert, ja, wenn ich Zahnschmerzen habe, was hilft mir denn das, zu sagen, existiert es oder existiert es nicht? Ist Nibbana und Samsara das Gleiche? Bin ich ein Buddha oder nicht? Das hilft mir gar nichts in dem Moment. Wenn ich mich selber aus dem Spiel lasse. Und vor allem, wenn ich sage, Samsara und Nirvana ist das Gleiche, dann muss ich ja irgendwie einen Standpunkt außerhalb davon einnehmen. Dann mache ich Nirvana zu einem Ding, mache ich Samsara zu einem Ding. Dann muss ich Kriterien haben, wo ich es vergleichen kann. Wenn ich sage, es ist das Gleiche, dann muss ich ja irgendein Kriterium haben, wo ich sagen kann, nach diesem Kriterium ist es das Gleiche. Sage ich, naja gut, in der Leerheit ist es das Gleiche, aber dann muss ich mich ja selber irgendwie aus dem ganzen Spiel rausnehmen. Aber Samsara ist ja genau das Verstricktsein in dieses Spiel. Und Nirvana ist das Aufhören dieses Spiels. Nirvana ist das Ende der Debatte. Also das ist ein ernstes Problem, dass eben die Subjektivität vergessen wird. Ein weiteres Problem ist, wenn ich sage, alles ist gleich, dann verbaue ich mir mal den Eintritt überhaupt in die Praxis. Die weltliche richtige Anschauung. Es gibt Vater und Mutter. Wenn ich sage, es ist alles wurscht, es ist alles das Gleiche, sogar der Buddha hat noch seine Mutter besucht im Tabatingsa oder Tusita-Himmel und hat ihr noch was beigebracht aus Dankbarkeit. Obwohl er nun sicherlich den absolutesten Zustand erreicht hat, den man überhaupt erreichen kann. Ethik als Grundlage unserer Praxis wird relativiert. Und es ist tatsächlich so, dass es eine Bodhisattva-Ethik gibt, die Bodhisattva-Gelübde oder Bodhisattva-Regeln, die zwar sagen, man muss auch die Hinayana-Ethik einhalten, so nennen die das, aber trotzdem irgendwie, wenn es da einen Konfliktfall gäbe, die Bodhisattva-Ethik höher steht. Und mir sind damals Geschichten erzählt worden, also ich war ja ganz neu und naiv und die alten Hasen damals, die konnten mich ja beeindrucken von dem einen Bodhisattva, der dem Hund die Würmer aus eitrigen Geschwüren rausgeleckt hat, um die Würmer nicht zu verletzen, und von einem Bodhisattva, der Menschen umgebracht hat, damit die kein schlechtes Karma machen, lieber wollte er zur Hölle fahren und so weiter. Also ich meine, das ist schon eine ziemliche, ja, mag als Exempel ja ganz nett sein, aber wenn es Leute hören, die sagen, naja, es ist im Prinzip wurscht, was ich mache, weil ich habe ja höhere Ziele im Kopf, dann kommen eben solche Sachen raus, wie der eine Lehrer, den ich schon öfter angeführt habe, ein Laienlehrer, der mit seiner Frau ein Abkommen geschlossen hat. Wenn wir zusammen auf Vortragstournee sind, dann penne ich nicht mit meinen Schülerinnen. Nur wenn du nicht dabei bist. Also doch irgendwie aus unserer Sicht natürlich, aus unserer Hinayana-Sicht sehr bedenkliche Dinge. Und die monastische Form, die aus sowas, so einer Einstellung entsteht, ist natürlich schon was anderes. Also diejenigen, die auf der Pilgerreise waren, denen brauche ich nichts erzählen. Die tibetischen Mönche sind anders als wir. So von ihrem Auftreten, von ihrem Verhalten, oder? Ja. Also jetzt ohne irgendwas weiter dazu zu sagen. Ich habe das selber erlebt. Aber das Hauptproblem ist wirklich den subjektiven Bezug. Das ist sozusagen die Wurzel von diesen Symptomen. Ethik runter, weltliche richtige Ansicht kann nicht entstehen. Das Problem wurzelt darin, dass der Beobachter, das Subjekt, außen vor gelassen wird, wenn ich mir einen Kopf drum mache, wie denn nun die Wirklichkeit da draußen beschaffen ist. Und das ist jetzt nicht etwas, was ich denen unterstelle, sondern die Mahayanas sagen ausdrücklich, wir sind dem Hinayana überlegen, weil wir nämlich das Konzept der Leerheit nicht nur auf das Ich anwenden, sondern auf die Welt. Worin wir eben jetzt keinen Vorteil sehen. Also, nicht und nicht. Ich sage nicht, dass dies der Fall ist, und ich sage nicht, dass jenes der Fall ist, und ich sage nicht, dass es anders ist, und ich sage nicht, dass es nicht so ist, und ich sage nicht, dass es nicht so ist. Darüber erwägt ein Weiser so: Dieser gute Lehrer ist dumm und verwirrt. Wenn ihm diese oder jene Frage gestellt wird, windet er sich mit Worten, windet er sich wie ein Aal, weil er dumm und verwirrt ist. Wenn er feststellt, dass dieses heilige Leben ohne Inspiration ist, wendet er sich davon ab und verlässt es. Das ist eine Beschreibung des ehrwürdigen Sariputta. Der war nämlich, bevor er dem Buddha Dhamma begegnet ist, Schüler Sanjaya Belatiputta ist derjenige, der diese Position innehatte. Das war die, also Bhikkhu Bodhi sagt, das ist der radikale Skeptizismus. Das ist im Prinzip dasselbe. Also diese Einstellung, dass man mit Worten nichts Vernünftiges sagen kann. Das ist dieser radikale Skeptizismus. Und dass dieser Lehrer dumm und verwirrt ist, liegt nicht an seinem System, was er da jetzt gesagt hat, sondern das liegt daran, dass das gar nicht der springende Punkt ist. Es geht nicht darum, ob man die Wirklichkeit in Worten ausdrücken kann oder nicht. Zu sagen, ich bin dasselbe wie ein Buddha, ist auch falsch, weil der Unterschied ist kein objektiver. Wie ich schon sagte, man kann diese Dinge nicht objektiv betrachten. Denn ich bin ich, weil ich eben noch der bedingten Entstehung von Persönlichkeit unterworfen bin, aufgrund von Unwissenheit, aufgrund von Begehren, aufgrund von Anhaftung. Und ein Buddha ist ein Buddha, weil er das eben alles nicht mehr hat. Das Subjekt da draußen hinzustellen und neben ein anderes Subjekt oder nicht mehr Subjekt, im Fall des Buddhas, zu vergleichen, ist völlig sinnlos. Ich kann meine Praxis nur da drin machen. So, das soll jetzt mal reichen. Nibbana ist kein Ding, wie schon gesagt. Also von daher kann man sowieso diese es gibt's oder gibt's nicht darüber diskutieren und es schon gar nicht mit Samsara vergleichen oder gleichsetzen. Es gibt eine zweite große philosophische Schule, Yogacara, von einem gewissen Asanga und Vasubandhu, die sich nach China ausgebreitet hat. Die sprechen nicht von dieser vierfachen Logik, sondern die haben ein anderes System. Die sprechen von den drei Naturen. Es gibt die abhängige Natur, die real oder unreal ist, je nachdem, welche Position ich einnehme. Es gibt die vorgestellte Natur, Konzepte, Ideale, Ideen, unreal. Und es gibt die perfekte Natur, Geist, Leerheit, real. Und deren Lehrsatz lautet: Die Vorstellung von etwas Unwirklichem ist wirklich, aber die Zweiheit darin ist unwirklich. Die Leerheit darin jedoch ist wirklich. Klingt auch nicht gerade einfach, aber es klingt schon ein bisschen mehr so zen-mäßig, ne? Und tatsächlich ist Yogacara die philosophische Richtung, die dem Zen nahe steht. Ich gebe ein Beispiel, dann wird es ein bisschen deutlicher. Ein Traum, wenn wir etwas träumen, sagen wir mal, ich träume, ich habe ein Ice Cream im Traum, dann ist diese Ice Cream im Traum für mich real. Als Vorstellung ist er real. Aber die Zweiheit, dass ich und der Ice Cream getrennt ist, also der Erlebnis, ist beides geträumt. Der isst und der und die Ice Cream, ist beides geträumt. Also die Trennung in Subjekt und Objekt in dem Fall ist eine irreale. Aber der träumende Geist als Traum und Träume zusammen ist real. Oder Wellen im Meer, eine Welle ist von der anderen unterscheidbar, ist real, je nachdem, wie man es betrachtet. Aber es ist nicht getrennt von dem Meer. Also diese Vorstellung. Der Vorteil zu der vorher genannten philosophischen Richtung ist der, dass irgendwie eine Aufforderung da ist. Es gibt was zu tun, deswegen heißt es auch Yogacara, also die Durchführung des Yoga, da ist eine Praxis durchzuführen. Der Nachteil dieser Richtung ist, dass eine Überbetonung des Geistigen, also neigt ein bisschen zum Idealismus. So, zum Abschluss des Thema Philosophie möchte ich der Frage nachgehen, warum der Buddha denn nichts dazu gesagt hat. Warum hat er nichts davon erzählt? Betrachte das, was von mir nicht verkündet worden ist, als nicht verkündet, und das, was von mir verkündet wurde, als verkündet. Was ist nicht verkündet worden? Ein Tathagata existiert nach dem Tode. Er existiert nach dem Tode nicht. Sowohl existiert er, als existiert er nicht. Oder weder existiert er, noch existiert er nicht. Das ist von mir nicht verkündet worden. Warum habe ich jenes unverkündet gelassen? Weil es nicht förderlich ist, weil es nicht zu den Grundlagen des heiligen Lebens gehört, weil es nicht zur Ernüchterung, Lossagung, zum Aufhören, zum Frieden, zur höheren Geisteskraft, zum Erwachen, zu Nibbana führt. Deswegen ist es von mir nicht verkündet worden. Was ist verkündet worden? Dies ist Dukkha. Dies ist der Ursprung von Dukkha. Das ist das Aufhören. Dies ist der Weg, der zum Aufhören von Dukkha, Leiden, führt. Dies ist von mir verkündet worden. Und warum? Weil es förderlich ist, weil es zum Aufhören und zum Nibbana führt. Und Leiden, wieder der rote Faden, das ist das, was mich persönlich betrifft. Das persönliche Erleben. Und das der Ursprung von Leiden ist auch das, was in mir selber drin steckt. Dann gibt es eine Erscheinung, die nennt sich Tantra. Die wurde von etwa im 6. Jahrhundert nach Christus von den sogenannten Mahasiddhas entwickelt. Das waren also so ganz unkonventionelle Typen, die auf Leichenfelder gegangen sind, die rohes Fleisch gegessen haben, die Alkohol getrunken haben, die sich Extremsituationen ausgesetzt haben. So ein bisschen eine Vision Quest, sagt man da, ne? So wie die Indianer oder die Aborigines, die in die Wüste gehen, die dann auch Visionen bekommen haben, Eingebungen und was weiß ich was. Aber natürlich, wenn wir uns das genauer anschauen, diese Visionen entsprechen auch einer gewissen Konditionierung. Also das, was letztendlich nach ihrer Vorbereitung oder nach dem, was sie schon gewusst oder geglaubt haben, auch zu erwarten war. Und wenn hier ein katholisches Bauernmädchen eine Vision hat, ist es eher wahrscheinlich, dass sie Mutter Maria sehen wird und nicht Vishnu oder Shiva, ganz klar. Dieses Tantra ist ja ziemlich in den tibetischen Buddhismus eingegangen, gibt es noch in Indien, in Tibet, Japan, Thailand sogar, in gewissen Spuren, die Yantras und die magischen Formeln, die in Thailand verwendet werden. Indonesien gibt es auch in anderen Religionen, bei den Hindus, bei den Jains und sogar im Islam. Hier wird die Non-Dualität, dass alles dasselbe ist, auf die Spitze getrieben. Das Gift der Kilesas wird zur Praxis. Die Herzenstrübungen, alles ist eins, also kann das auch Praxis sein. Und das Beispiel, was die sagen, ist, Wasser im Ohr kann man entfernen, indem man Wasser reinschüttet, dann läuft also das insgesamt raus. Wenn man einen Dorn im Fuß hat, kann man den entfernen, indem man einen anderen Dorn nimmt. Die Herzenstrübungen kann man entfernen, indem man die Herzenstrübungen verwendet. Das sind dann in der Ikonografie, sieht man dann zornige Buddhas bei denen. Und natürlich sowas wie Ethik wird dann schon sehr relativ. Hat es anscheinend auch schon zur Zeit des Buddha gegeben. Also bei unseren Patimokkha-Regeln gibt es drei, die davon handeln, dass Leute gesagt haben, das, was die hindernden Dinge sind, also befleckende Dinge, unheilsame Dinge sind, die sind gar kein so großes Problem. Die Einstellung hat es damals schon gegeben. Also gibt es drei Regeln, die uns sagen, was wir da machen sollen, wenn da jemand so eine Vorstellung hat. Ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll natürlich Teil der Praxis. Wir haben in den Mitte der 90er Jahre gab es einen großen Skandal, wie dann bekannt wurde, dass bekannte Lamas, tibetische Lehrer, Schülerinnen, ja, mehr oder weniger also durch ihre Autorität als Lehrer, kann man sagen, zum Sex gezwungen haben. Ne? Haben sich auch welche davon umgebracht. Aus dem Konflikt heraus einerseits gehorsam gegenüber dem Lehrer, der nach dem tantrischen System ja sowieso dem Buddha gleichzusetzen ist, aber andererseits Verletzung der Nonnengelübde. Das war damals ein ziemlicher Skandal. Zur gleichen Zeit gab es einen Skandal in Thailand mit einem Mönch namens Yantra, Prayantra Amaro. Kennst du den, Kung? Nee. Ist vollkommen schon gelöscht worden. Okay, der hatte damals 5 Millionen Anhänger in Thailand. War sehr populär, sehr gut aussehend. Und als da bekannt wurde, dass der also auch mit etlichen seiner Schülerinnen geschlafen hat, habe ich mal mit einem Anhänger des tibetischen Buddhismus drüber gesprochen. Der sagte, naja, der wird halt schon das transzendiert haben, das Gut und Böse schon jenseits und praktiziert halt Tantra, also fand da gar nichts dabei. Unterschiedliche Wertsysteme. In diesem System werden Mandalas verwendet. Mandala ist eine Darstellung der Welt. nicht polar, männlich, weiblich, zwei Pole, sondern vier Pole, um eine Fläche zu haben und eine Mitte. Manchmal gibt es noch einen sechsten oben drüber, der das Ganze durchdringt. Verwende ich manchmal auch so in meiner Kontemplation, indem ich sage, die fünf spirituellen Kräfte sind ein Mandala. Durch Vertrauen und Weisheit als gegenüberliegende Pole habe ich Energie und Samadhi als gegenüberliegende Pole und in der Mitte ist die Achtsamkeit, die das alles kontrolliert. Oder ich kann sagen, Erdelement und Windelement, Beweglichkeit und Festigkeit liegen gegenüber oder Wasser und Feuer liegen gegenüber. Raum ist in der Mitte und Bewusstsein schwebt so drüber. Wir haben wahrscheinlich in unserem Kloster, obwohl Mandalas hier keine große Rolle in unserer Praxis spielen, wahrscheinlich das größte materielle Mandala vielleicht Deutschlands in unserem Kloster. Großes Fragezeichen? Na, unser Stupa. Ja, ist ein Mandala. Vier Steine, die Himmelsrichtung und in der Mitte ein Buddha oben drauf. Gut, eine wichtige Praxis im Tantra ist das Deity-Yoga, indem man sich vorstellt, man wird eins mit einem erleuchteten Wesen, weil wenn alles leer ist, dann kann ich ja auch eins mit dem sein. Dann habe ich gefragt, naja, wie soll denn das funktionieren? Es wurde mir erklärt, naja, wenn du Leerheit verwirklicht hast, dann wirst du tatsächlich eins mit diesem Wesen. Da habe ich mir gedacht, naja, aber wenn ich Leerheit verwirklicht habe, dann brauche ich das ja gar nicht mehr. Ein verblendeter dualistischer Geist, der immer Fragen stellt. Okay, das war jetzt ein kleiner Abriss, wie sich der Buddhismus in Indien entwickelt hat. Im Jahr 1200, als die, ich glaube, Türken waren das, Nordindien erobert haben, Nalanda dem Erdboden platt gemacht haben. Wart ihr eigentlich in Nalanda auf der Pilgerreise? Nee. Also waren 7 Kilometer lange Klosteruniversität, wo all diese Richtungen, die ich jetzt gerade erklärt habe, vertreten waren. Theravada gab es zu der Zeit auch, das habe ich erst vor kurzem erfahren aus dem Buch von Prapayuto, und zwar weiter östlich in dem heutigen Bangladesch gab es eine Hochburg des Theravada und eine Universität dazu. Die wurde natürlich auch platt gemacht bei der Gelegenheit. Ansonsten hatte sich Theravada nach Südindien abgesetzt, Sri Lanka und dann wohl auch schon nach Südostasien rübergegangen. Ja, von diesem Status quo ist dann im 9. und im 13. Jahrhundert Madhyamika und Tantra nach Tibet gegangen, hat sich mit der dortigen Bönenreligion vermischt. Nach China ist mehr das Yogacara-System gegangen, das lacht den also mehr. Über die Seidenstraße in der Han-Dynastie 200 vor bis 200 nach Christus, allerdings mit wenig Erfolg. Damals war der Konfuzianismus sehr stark. Das war eine Zeit, wo es den Chinesen sehr gut ging. Da war so die Werte des Konfuzianismus, Family und Gesellschaft, Staat, sehr stark. Und da ist also der Weltabgewandte, der die Familie verlässt, der konnte da also keinen Blumentopf gewinnen. Etwas mehr vereinbar war der Buddhismus, das buddhistische Gedankengut mit dem Daoismus, den es damals auch in China als zweite große Religion gab, die eben von Abgeschiedenheit sprechen, von Leerheit, Einfachheit, von Naturnähe und die das Konzept des Wu-Wei haben, das Handeln ohne zu handeln, also im Einklang mit der Natur. Da ohne Konzepte, die einem im Weg stehen eben. Wenn es benannt werden kann, dann ist es nicht das Dao. Und das Wort Dao wurde dann hergenommen, um das Wort Dharma zu übersetzen. Und das erinnert uns an die Passage, der Buddha nach seinem Erwachen, der gesagt hat, mein Dhamma ist durch Nachdenken nicht zu ergründen, nicht durch Logik. Aber ich muss Konzepte nicht dialektisch zerstören, sondern ich kann den Gedankenapparat, mein Denkapparat, mein Verstand muss ich nicht an den Nagel hängen. Aber ich brauche eben die Kraft des Samadhi, die Kraft der Praxis dazu, die Stille, jenseits der Konzepte zu gehen. Im Daoismus gab es auch schon diese Idee der Leerheit. Ne? Die haben gesagt, ein schönes Beispiel, der Ton, der Lehm, ist die Bedingung dafür, dass ich eine Tasse habe. Aber dieses Ding wird zur Tasse durch das, was nicht der Lehm ist, nämlich durch das Loch in der Mitte, wo ich was reinschütten kann. Die Leerheit. Die haben Anicca, die Ungewissheit, schon in ihrem System gehabt. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Monaten in einem Vortrag die Story erzählt von dem Farmer mit den Pferden. Und ich wusste nicht, wo der herkommt. Inzwischen bin ich drauf gestoßen, dass das auch eine taoistische Story. Ja, die Taoisten, die hatten auch keinen Sinn für dieses Nagarjuna, es gibt's und gibt's nicht und beides und so weiter, sondern die hatten eben mehr das mit den drei Naturen, das Yogacara im Sinn, und die Praxis wurde dann eben auch nicht die Praxis der großen Klosteruniversitäten, sondern der einsame Sucher, der Eremit. Das ist etwas, wo die mehr mit anfangen konnten, derjenige, der auch Meditation praktiziert. Wir haben ja an Silvester diesen schönen Film gehabt über die Chan-Mönche in China, die es auch heute noch gibt, und wie die da auf dem Berg leben. Und da kann man sich auch gut vorstellen, dass eben diese Chan-Buddhismus vom Mahakassapa abstammt. Ihr wart ja auch auf dem Mahakassapa-Berg, oder? Abgeschieden, weit weg von der Zivilisation. Da war der erste, auf den die sich zurückführen. Dann gab es also den Bodhidharma, den legendären Patriarchen Bodhidharma, der also den Chan nach China gebracht hat. Und dann später spaltet er sich dann in verschiedene Schulen auf. In der Philosophie hat es dann eine Schule gegeben, die heißt Tiantai, die hat versucht, all die verschiedenen Systeme, die es da gab, zusammenzufassen und in ein Raster zu packen. Und als ein Raster haben sie diese Lotus-Sutra genommen, die ich eingangs erwähnt habe, der Parabel vom brennenden Haus. Das war sozusagen der Rahmen, wo die alles reingepackt haben, so wie ich den Pali-Kanon immer hernehme, um da andere Sachen dann anzudocken, beziehungsweise zu sagen, nee, passt nicht. Es gab eine Richtung, die hieß Huayen-Buddhismus, die dieses Indras Netz aus dem Avatamsaka-Sutra gepflegt hat. Praktiken der Hingabe, Kuan Yin, Amitabha, das war der Buddha, der einen ins reine Land ziehen kann. Sogenannte Ching-Tu-Schule und auch einen tantrischen Buddhismus, die Chen-Yen-Schule. Bei dem Amitabha, damit man im Todesmoment ins reine Land kommt, war es allerdings notwendig, die Praxis, ich weiß jetzt nicht genau, wie die ausgeschaut hat, wahrscheinlich den Visualisieren und ein Mantra sagen, dass man die einspitzig hat, dass man da mit dieser Praxis in Samadhi geht. Das war die Bedingung bei denen. Das sage ich jetzt, weil später war es, ist dann anders geworden in den Rheinland-Schulen. Ja, im Chan hat es dann diese Aufspaltung gegeben. Ich habe bei dem Vortrag über Lungpu Dun schon mal die Gedichte vorgelesen. Der eine Vertreter, der Shen Xiu, war der klassische Yogacara-Mönch. Der hat da so ein Gedicht an die Wand geschrieben, als es darum ging, wer wird der Nachfolger vom Meister. Unser Körper ist der Bodhibaum und unser Geist ein leerer Spiegel. Wir wischen ihn sorgfältig Stunde um Stunde, lassen nicht zu, dass sich Staub niederlässt. Ganz klar, man muss sich anstrengen, um diese relative Wirklichkeit des Staubes zu beseitigen, dass der klare Spiegel, mit dem man klar sehen kann, übrig bleibt. Und dann die südliche Schule, der Huineng, der hat dann die radikale Leerheitsposition eingenommen. Es gibt keinen Bodhibaum, keinen Ständer für einen klaren Spiegel. Da alles leer ist, wo könnte Staub sich niederlassen? In der monastischen Form hat das taoistische Einsamkeits- und Rückzugsideal dann dazu geführt, dass die Lebensform, die Bhikkhu-Regeln modifiziert bzw. nicht eingehalten wurden in Bezug auf Ackerbau, selber kochen, Lebensmittel aufbewahren, nicht auf Binderbad gehen. Also das sind alles Dinge, die uns, also das können wir nicht, wir können nicht so leben. Ihr habt das in dem Film gesehen, die haben da sich selber was gekocht und so weiter. Das Essen wurde nicht offeriert. Okay, in Japan war es ähnlich. Da war die Urreligion der Shinto, so ein Natur-Geister-Glaube, mit dem sich der Buddhismus vermischt hat. Da kam auch der Buddhismus erst in einer Zeit der Blüte, in der Heian-Periode, wo es dann verschiedene Schulen gab. Die Sanron-Schule, die eben diesen mittleren Weg mit dem Es gibt's und gibt's nicht hatte. Die Hosso-Schule, die diesem Yogacara mit den drei verschiedenen Naturen auf philosophischer Ebene nachgegangen ist. Dann das Indras Netz kam in der Kegon-Schule vor. Dann gab es den Shingon-Buddhismus, der so Tantra praktiziert hat, Mandalas. Und es gab diese Lotus-Sutra-Schule, Tendai, in China Tiantai. Und nachdem das eine Synthese war, war das auch gleichzeitig ein unglaublicher Nährboden, aus dem sich uns sehr, sehr viele verschiedene andere Schulen entwickeln konnten. Es kam dann zur Kamakura-Periode, 1100 bis 1300 war die goldene Zeit vorbei, war eine Zeit der Krise, einmal innerlich das Land zersplittert und zerspalten, die Clans haben sich bekriegt, Feudalherren, von außen war die Bedrohung durch die Mongolen da, die standen kurz vor der Invasion, die wohl aber dann doch nicht stattgefunden hat, und dann haben die diese innere und die politische Krise auch gesagt, das ist eine Krise in der Religion, Mappo, Kali-Yuga, eine Zeit des Niedergangs, in der man Erleuchtung nicht mehr so erlangen kann wie zur Zeit des Buddha. Da gab es einen gewissen Honen, der hat die reine Landschule, der war ursprünglich in diesem Tendai drin, in diesem Sammelbecken verschiedener Ideen sozusagen. Der hat gesagt, wir können uns nicht mehr selber befreien. Aber dieser Amitabha-Buddha, der heißt auf Japanisch Amida, der kann uns rausholen aus unserem Elend, wenn wir das Nembutsu rezitieren, Namo Amida Butsu oder Nam Amida Buts. Eine andere Praxis ist nicht zulässig, wenn wir was anderes praktizieren, gibt es keine Gnade für uns, dann holt er uns nicht. Der hatte einen Schüler namens Shinran, der ging noch einen Schritt weiter, der war dann der Begründer der Jodo Shinshu Schule, die also auch heutzutage verbreitet ist. Der hat gesagt, wenn Amida Gute retten kann, um wie viel mehr dann kann er böse Menschen retten? Ich sage das nochmal, wenn Amida gute Menschen retten kann, um wie viel mehr dann kann er böse Menschen retten? Denn jemand, der gut ist, der macht ja noch was Gutes, der macht ja noch irgendwas, was ihn wert macht, gerettet zu werden. Das heißt, er unternimmt etwas aus eigener Kraft. Er ging also so weit, dass er gesagt hat, eigentlich müsste man ein schlechter Mensch sein. Und nicht mal mehr Nam Amida Butsu rezitieren, sondern gar nichts machen, sondern sich völlig auf die Gnade dieses Amida Buddha verlassen. Das ursprüngliche Gelübde, das der damals abgelegt hat, er will alle retten, in sein kleines Land ziehen, das ist das, was übrig geblieben ist, so eine Art göttlicher Gnade, wenn ein Buddha in Nirvana gegangen ist. Das ist noch übrig und das wird dann uns retten. Gab es noch einen namens Nichiren, der auch aus dieser Lotus-Sutra-Schule kam, der hat gesagt, Hingabe und Namo ist ja gut, aber nicht Amida Buddha, sondern wenn wir eben Lotus-Sutra so verehren, dann verehren wir eben Lotus-Sutra. Namo Horenge Kyo, Ehre dem Lotus-Sutra. Aus diesem Nichiren-Buddhismus sind dann verschiedene wichtige Schulen hervorgegangen, zum Beispiel Soka Gakkai, das ist wahrscheinlich die zahlenmäßig, mitgliedermäßig größte buddhistische Gruppe weltweit. Die sind in Amerika, glaube ich, unter Afroamerikanern sehr populär. Und dann gab es in dem 20. Jahrhundert einen, der die Myohoji-Sekte oder Gruppe gegründet hat. Und jetzt wird es bei euch wahrscheinlich wieder klingeln. Das sind die Gruppe, die Friedenspagodas weltweit baut. Zum Beispiel in Rajgir oder in Pokhara gibt es eine. Also, ich habe schon verschiedene von diesen Friedenspagoden. Ja, das Stichwort. Also, die machen auch so Friedensaktivitäten. Die haben sich zum Beispiel auf dem Schlachtfeld zwischen Panzer gestellt. Sind dann wahrscheinlich gleich zu Amida Buddha direkt gegangen. Ich weiß es nicht. Also es ist ziemlich irre drauf ein bisschen. Also wenn die Namo Horenge Kyo rezitieren, trommeln die dazu. Hm. Ehrlich? Ja. Und damals 1989 hat mir einer erzählt, der kam gerade aus einem Retreat bei denen. Also die machen 7 Tage Retreats, an jedem Tag 13 Stunden Namyo Horenge Kyo und dazu trommeln. Aber nichts essen in den 7 Tagen, nichts trinken in den 7 Tagen. Es kommt hin und wieder vor, dass einer von denen die Flut überquert. Also, aber in dem Sinne von über den Jordan. Ja, also 7 Tage ohne Essen, Trinken und Trommeln. Ziemlich extrem. Hängt alles von Glauben ab natürlich. Ne? Da kann man sich, werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, ja, ist das überhaupt noch Buddhismus? Hätte ich ja auch gleich beim Christentum bleiben können, wo man auch einen Erlöser hat, der einen dann rauszieht. Ich gebe keine Antwort darauf. Ich bin innerlich ganz leer. Aber es gab in der Zeit der Krise auch eine andere Richtung noch, nämlich den japanischen Zen-Buddhismus, der auch aus dem Tendai entstanden ist. Die haben gesagt, Avatamsaka, Sutta, Indras Netz, im Grashalm ist die ganze Welt. Das heißt, in jedem Moment in der Gegenwart sind alle Zeiten auch enthalten. Und etwas wie Mappo, dieses degenerierte Zeitalter, gibt es nicht. Wenn alles eins ist, dann sind alle Zeiten auch gleich. Da gibt es keine guten und schlechten Zeiten für die Praxis. Und da ist dann natürlich die Meditation sehr im Vordergrund. Von daher ist eben der Zen-Buddhismus uns von den genannten Richtungen irgendwie auch ein bisschen am nächsten. Da gab es einen, der hat den Rinzai-Zen eingeführt mit der Praxis des Koan. Dass diese Rätsel, diese paradoxen Äußerungen, über die man dann meditiert, bis zum Wahnsinn, also man versucht dann einen geistigen Ausnahmezustand zu erreichen, der einem das Erwachen ermöglicht. Und dann gab es einen Dogen, der hat den Soto-Zen eingeführt, der hat den Rinzai kritisiert und hat gesagt, in dem Moment, wo du einen Ausnahmezustand brauchst, da ist ja schon wieder eine Dualität da, da ist ja wieder nicht alles eins. Wir müssen dir das Erwachen im ganz Normalen, nichts Besonderes tun, erlangen. Atembetrachtung oder nur sitzen. Das sind also die Praktiken beim Soto. Ja, Unterschied zum Chan. Der Chan-Buddhismus in China, mit dem Daoismus mehr verwandt, ist zweipolig. Der Chan, der Zen in Japan ist dreipolig, hat diese drei verschiedenen Naturen im Tendai aus dem Yogacara. Zen in Japan, mehr Klöstern. Chan in China, der einsame Asket. Chan in China, Wu Wei, als philosophisches Ideal, das Nichttun, das Handeln im Einklang mit der Natur. Zen in Japan, das Wabi-Sabi, bedeutet sowas wie die Freude an der Herbheit des einsam Stillen. Altsein, Patina zeigen, über Reife verfügen. Nicht die offenkundige Schönheit ist das Höchste, sondern die verhüllte. Nicht der unmittelbare Glanz der Sonne, sondern der gebrochene des Mondes. Der bemooste Fels, das grasbewachsene Strohdach, die knorrige Kiefer, der leicht berostete Teekessel und Ähnliches sind Symbole dieses Schönheitsideals. Haben wir auch. Unsere Sima-Steine zum Beispiel, die sind richtig wabi-sabi. So alt und angefressen. Ich war mal eingeladen bei einer Teezeremonie. Und der hat mir das so ein bisschen erklärt, das war ein Deutscher. Das Zubehör ist irre teuer. Ne? Und also wenn der Teekessel ein paar Beulen hat, dann wird er fast unbezahlbar. Ne? Also das ist dieses Schönheitsideal. Kommt auch in der Dichtkunst schön rüber, diese zwei, das Zweipolige im Chan und das Dreistufige im Zen. Jetzt mache ich Werbung für deine Chan-Bücher, Remo. Der hat die verlegt, wunderschöne Verse. Ein Beispiel. Der Fastenmönch aus China jetzt. Die Jadehöhle des Mönchs, von Schlingpflanzen völlig umrankt. Durstig und ohne Nahrung, doch im Chan-Geist nicht ermattet. Käme ein Pilger in die Berge zu dieser Zeit, wie sollte er ohne den Nebel diesen Ort je finden? Aber mir gefällt das sehr gut. Also das sind eben die Jadehöhle des Mönchs, etwas sehr Wertvolles, aber von Schlingpflanzen umrankt. Aber diese Schlingpflanzen sind in der Leerheit die Jadehöhle. Hunger und Durst spielt keine Rolle im Zen-Geist. Und wie sollte man diesen Ort ohne den Nebel jemals finden? Jetzt kommt das japanische Beispiel, die Dreistufigkeit in dem wahrscheinlich berühmtesten Zen-Haiku, möchte ich euch vorlesen. Furu ike ya, kawazu tobi komu, misu no oto. Also gut. Der alte Weiher. Ein Frosch springt hinein. Oh, das Geräusch des Wassers. Eine andere Übersetzung. Uralter Teich. Ein Frosch springt hinein. Plopp. Der uralte Teich, das ist das Symbol Stille, Leerheit, Ruhe, altehrwürdig, Frieden. Und dann kommt jetzt so ein vorlauter, glitschiger Frosch, drängelt sich vor durchs Gras, springt rein, macht Lärm, zerstört diesen Spiegel. Aber in der Leerheit ist es einfach nur ein Geräusch. Plopp, ein Geräusch von Wasser. Ist auch ein guter Tipp für die Praxis, ne? Die Ruhe in der Dhammahalle von Motodaya. Der Nachbar zappelt rum. Auch nur ein Geräusch. Ja, die Zen-Tradition ist im Westen unglaublich einflussreich, viel mehr als wir glauben, und hat auch einen ziemlichen enormen Einfluss auf den Theravada-Buddhismus im Westen genommen. Die Zen-Ästhetik, dieses Schlichte, das Einfache. Wenn wir uns anschauen, wie ein thailändischer Schrein zum Beispiel aussieht und wie es bei uns ausschaut. Ich habe hier auch noch zwei Bilder ausgedruckt. Das obere hier, was so ein bisschen zen-mäßig ausschaut, ist ein Theravada-Tempel. Und das untere hier, was halt ist auch sehr hübsch, aber halt ja nicht so wabi-sabi und nicht wu-wei, das ist ein Mahayana-Tempel in Penang, der Kekloksi-Tempel. Das soll jetzt erstmal reichen, weil ich glaube, ich habe jetzt ausreichend aufgezählt, dass man ja, sich ins Unendlich verlieren kann. Die Aufspaltungen und tausend Traditionen und diese Praxis und jene Praxis und das kann man studieren und jenes Lehrgebäude noch. Die Qual der Wahl. Auf welchem Standard können wir denn eine Wahl treffen? Klar, wir können durch die Welt gehen und schlagen Buddhismus aktuell auf und sagen, ja, das finde ich toll und das gefällt mir. Das ist eine ganz breite Palette, eine bunte Welt. Hier bei uns, was haben wir zu bieten? Eiter, Galle, Speichel, Rotz. Ich bin im Tode unterworfen. Lauter so unschöne Dinge. Also Praxis, die kann gegen den Strich gehen, die soll gegen den Strich gehen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir alle noch Kilesas haben, dann muss sie gegen den Strich gehen, dann muss sie unbequem sein. Also in dem Moment, wo ich mir meine Praxisform raussuche, nach dem, was ich irgendwie toll finde oder was ich denke, naja, das klingt richtig erleuchtet und sowas hat bestimmt ein Buddha gesagt und diese ganze Miesmacherei, das kann doch nicht von einem Erleuchteten stammen. Das sind also keine fiktiven Argumente, sondern das wird tatsächlich so diskutiert, die habe ich alle schon gehört. Konservativ sein, gegen den Strich. Aber ja, letztendlich liegt es an der eigenen Weisheit, da eine Entscheidung zu treffen. Zumindest hat dieser Vortrag jetzt einen Nutzen, wenn euch jemand mal wieder kommt und sagt, naja, was ihr praktiziert, ist ja Hinayana. Dann könnt ihr sagen, in der Leerheit ist sowieso alles eins. Du mit deinem dualistischen Geist. Gut, das soll jetzt mal reichen. Eben. Aber hier, und dann kommt so ein Faltblatt, wo dann so praktisch gesagt wird, so solche holographisch ähnliche oder Figuren oder Persönlichkeit oder was weiß ich noch haben, die also dann endlich diesen Diamantweg gelehrt, und das ist absolut verboten. Ich habe ja am Anfang auch solche Sadhanas praktiziert, ne? So Deity-Yoga. Ja. Ja. Und das waren immer ganz komplizierte Visualisierungen. Also es war eine weibliche Gottheit, und da musste ich mir vorstellen, also das war der offizielle Text, die Brüste einer 16-Jährigen. Ach, wir wollen nicht so auf, Das ist die offizielle Beschreibung. Ja, also viele Schmuckstücke und Handhaltung und Attribute und dies und jenes und Keimsilben und Mantras und Pipapo. Und ich habe mir gedacht, ja, wie sollst du dann da jemals eine Sammlung drauf kriegen? Und dann habe ich bei Aya Kimmern einen Monatsretreat gemacht und da, die hat ja nun wirklich geschickt, Leute in fokussierten, gesammelten Geist zu bringen. Und habe da so den ganzen Tag haben wir da so Samadhi gemacht und abends habe ich dann halt meine Sadhana gemacht. Und auf einmal war diese Figur genauso, wie sie sein sollte, wie ein Hologramm, leuchtend, lebendig, dreidimensional, stabil. Und da dachte ich mir, wow. Also jetzt habe ich irgendwie einen Fortschritt gemacht auf dieser Praxis, aber nicht, weil ich die Praxis gemacht habe, sondern weil ich was anderes gemacht habe. Nachher kann ich ja diesen ganzen Drumherum weglassen, wirklich. Ja. Ich meine, die sind sehr interessant, solche Formen. Ja, sehr unterhaltsam. Aber man kann sie auch verlieren in diese, und man braucht dann immer eine wirklich gute Lehre, der einen davon abwägen. Ja. Also ich war froh, als ich Haus der Stille dann fand und Lehre wie, ja, auf die Eier käme oder wie der Kasapa oder. Da bin ich bei den Sutren, dann bin ich bei dem Buddha, da weiß ich, wo ich dran bin. Und diese tantrischen Meditationen sind sehr unterhaltsam. Da passiert was, da bist du ständig irgendwas am Machen. Und wenn der Atem zu langweilig ist, dann ist das natürlich viel interessanter. Ja, nur wenn der Atem zu langweilig ist, dann machst du auch mit diesen tantrischen Praktiken keinen Fortschritt. Und wenn der Atem nicht mehr langweilig ist, dann ist er auch genug. Dann brauchst du das andere alles nicht mehr. Zum Beispiel. Ja, das sind halt eben spätere Erscheinungen und geht wieder auf die ursprüngliche Frage zurück. Ist das, was später kommt, weiterentwickelt oder degeneriert? Da muss man halt. Also für mich war das klar in dem Moment, wo ich das erste Mal eine Lehrrede in die Hand bekommen habe, war für mich das klar. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantam Abhivadimi. Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami. Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami. Macht richtig Freude, sich vor dem Buddha zu verbeugen nach dem Vortrag. Nach dem Satz. Welcher Buddha?